Das kann ich. 1. Hier dein Geschenk. 2. Was ist das? 3. Ein Teddy. 4. Ein Auto. 5. Eine Uhr. 6. Ein Computerspiel. 7. Klein. 8. Groß. 9. Alt. 10. Neu. 11. Schlecht. 12. Gut. 13. Langweilig. 14. Interessant.